Körperbau, so steht sie da. Ich denke, geh mal rüber, sprich sie an, das geht schon klar. Ich zieh mein T-Shirt gerade und richte die Frisur. Ich lass die Kette funkeln, ich hoffe, sie sieht die Uhr. Sonnenbrille auf, ich sieh wie Bruce Willis aus. Ich weiß, sie will es auch, sie ist bestimmt eine wilde Sau. Ich hol zwei Drinks und stell mich neben sie, doch sie haut ab, weil sie mir zeigen will, dass die hautengen Jeans ihr auch passt. Ich lauf ihr hinterher, immer hinter ihr im Hintern. Ich sag, ich hab so'n Kribbeln im Bauch, sie sagt, das sei mein Blinder. Ich frag sie nach nem Date, nur wir zwei ganz privat. Ich will sie mit ner Limousine abholen, doch sie sagt, nein, so geht es nicht, ich seh dich nicht, nichts überredet mich. Ich bin nicht so leicht zu haben, nein, ich hab keinen Durst, dich hab ich aufsatt, los, Junge, haut ab. Sobald ich deine Fragen, es wird mir nicht im Traum an deine Folgen sein, solange du mir nicht mehr anständig den Hof machst. Pack die Ringe und das Auto wieder ein, ich scheiß auf Diamanten, wer war schon so. Plan B, aufgeben ist nicht drin. Ich muss ihr wohl kurz mal erzählen, wer ich bin. Ich rap meinen Block vor, ein Teil von mir steht wieder auf. All die Hits und all die unbekannten Lieder auch. Und sie findet alle scheiße, besonders Straßenjunge. Sie sagt, das Video ist grottenschlecht und die armen Hunde. Und überhaupt, Hip-Hop ist gar nicht ihr Ding. Sie hört lieber Christina Aguilera, denn die kann singen. Sie sagt, Hip-Hopper sehen scheiße aus. Mit ihren schiefen Mützen, auch die weiten Hosen und die Gangart findet sie beschissen. Ich sag, ich mach jetzt nur noch die Musik, die sie mag. Ich zieh mich an wie Pete Doherty, wenn sie will, doch sie sagt, nein, so geht es nicht, ich seh dich nicht, nichts überredet mich. Ich bin nicht so leicht zu haben, nein, ich hab keinen Durst, dich hab ich aufsatt, los, Junge, haut ab. Sobald ich deine Fragen, es wird mir nicht im Traum an deine Folgen sein, solange du mir nicht mehr anständig den Hof machst. Pack die Ringe und das Auto wieder ein, ich scheiß auf Diamanten, wer war schon so. Ich werd zum Raubtier, es hagelt, es knallt und gewittert. Es gibt kein Entkommen mehr, du willst es doch auch, komm her. Ich mach auch auf Gentleman, als ob ich James Bond wär. Ich kauf dir einen Ring, doch du willst ihn nicht. Ich hol Picasso aus dem Grab, er malt ein Bild für dich. Ich schick dir 1000 Briefe, 10.000 SMS. Ich schreib dir, hi, ich bin's dein Traummann, lass mal treffen jetzt. Du interessierst mich, doch du zierst dich. Und trotzdem geht es mir gut, sobald du bei mir bist. Bitte gib mir nicht noch einen Korb, das wär zu hart. Baby, ich würd alles für dich tun, aber du sagst, nein, so geht es nicht, ich seh dich nicht, nichts überredet mich. Ich bin nicht so leicht zu haben, nein, ich hab keinen Durst, dich hab ich aufsatt, los, Junge, haut ab. Sobald ich deine Fragen, es wird mir nicht im Traum an deine Folgen sein, solange du mir nicht mehr anständig den Hof machst. Pack die Ringe und das Auto wieder ein, ich scheiß auf Diamanten, wer war schon so. Weil was? Redet doch mal Klartext.